Ihr werdet auf dem Schlachtfeld für Amerika kämpfen. Nur falls Sie es übersehen haben, das war aus der Rede des Vizepräsidenten vor einer Klasse in West Point. Und wie gefällt Ihnen eigentlich das Ausmaß dieser Gewissheit? Es ist buchstäblich sicher, dass Sie eines Tages auf dem Schlachtfeld für Amerika kämpfen werden. Sie werden Soldaten in den Kampf führen. Es wird passieren. Was will der zweitwichtigste Beamte im Land damit eigentlich ausdrücken? Nun, die guten alten Boots on the ground sind wohl mit Sicherheit auf dem Weg zu den verschiedensten Orten. Denn niemand auf diesem Planeten würde es wagen, mit einer eigenen Armee auf die USA zuzumarschieren, um dort zu kämpfen. Realistisch gesehen wird niemand die Supermacht der Supermächte angreifen. Und genau darum heißt es wohl: Männer und Frauen West Points, egal wo ihr stationiert werdet, ihr seid die Vorhut der Freiheit. Und das sind sie, die zukünftigen Botschafter der Freiheit. Sehen Sie in die Gesichter. Sie scheinen nicht begeistert von Mr. Pence Aussagen zu sein. Doch schauen wir uns an, wo auf dem Planeten wir zukünftig mehr Freiheit erwarten dürfen. Einige von Ihnen werden gegen radikale islamische Terroristen im Irak und in Afghanistan kämpfen. Ja, das sind die Orte, an denen der Prozess vor einer Weile begann. Bald sind es 20 Jahre her. Gibt es vielleicht noch andere Orte? Einige von Ihnen werden in Europa kämpfen, wo ein aggressives Russland mit Gewalt neue Grenzen zieht. Obwohl in diesem Gebiet das Wort Schlachtfeld vermutlich etwas übertrieben ist, es geht wohl eher um die Teilnahme an den großen NATO-Manövern vor Ort. Bisher waren es nur Übungen. Bisher. Und schlussendlich noch der seltsamste Teil. Einige von Ihnen könnten auch in dieser Hemisphäre dienen. Es ist nicht kompliziert, sich vorzustellen, wohin in dieser Hemisphäre die Boots on the Ground als nächstes marschieren könnten. Venezuela. Im Weißen Haus herrscht der Klassiker vor. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Außerdem hörten wir von Oppositionsführer Guaido, dass er gar nichts dagegen hätte.